Heute entscheidet der wissenschaftliche Rat über das Research and Development of Solaristik. Sie werden nach einem ehrenvollen Rückzug suchen. Fest steht, die wissenschaftliche Administration des Instituts wird die Zuwendung der Forschungsarbeit kürzen. Es geht seit langem nicht mehr um Solaris, um das Ergründen dieser Zivilisation. Um uns selbst wird gespielt, um die Grenzen der menschlichen Erkenntnis. Solaris von Stanisław Lem. Zweiter Teil: Der Ozean. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen, Frau Dr. Goeth. Direkt zugeschaltet ist uns Professor Messenger. Und 7 Kollegen des Rats verfolgen wiederum live unsere Videokonferenz. Guten Morgen, Dr. Kelvin. Guten Morgen, Dr. Modar. Dr. Kelvin, wie Sie uns gestern erzählten, bemerkten Sie eine Veränderung Ihrer Psyche, verbunden mit elementaren Realitätsverlusten. Du willst mich nicht. Du hast mich in deinem Traum beim Namen genannt und du hast dich geekelt. Wie? Ich würde ja gehen, aber ich kann nicht. Du nimmst mich nicht ernst. Warum? Kind. Ich will nicht, dass du so redest. Ich will nicht. Hörst du? Ich bin kein Kind. Hey. Harry, hör zu. Ich sag dir was. Ich sag dir die Wahrheit. Die Wahrheit? Du hast dich auch geändert. Und aus einem Grund, den wir beide nicht kennen, kannst du nicht von mir loskommen und ich nicht von dir. Chris, kann ich meinen Kopf auf deine Schulter legen? Nein. Nein, du hast dich nicht verändert. Nur ich. Mit mir ist irgendwas. Vielleicht bin ich krank. Ich liege so und denke... Was? Das sind sehr merkwürdige Gedanken. Wie, wenn nicht nur in mir, sondern weiter. So irgendwie. Ich kann das so nicht sagen. Ich verstehe nicht. Dafür gibt es keine Worte. Dr. Sartorius arbeitete an dem Experiment mit der Roche-Apparatur. Er wollte, dass Sie sich mit den Problemen des Neutrinofeldes und der Neutrinostrukturen auseinandersetzen. Was Sartorius wirklich wollte, wusste ich nicht. Er rief mich an. Hallo, Kelvin? Mir scheint es zu gelingen, die Neutrinostrukturen zu destabilisieren. Und ich bin für ein energisches Vorgehen. Für meine Versuche benötige ich eine bestimmte Menge Plasma. Können Sie auf Erkundung fliegen und eine bestimmte Menge Plasma in einem Behälter fassen? Handeln Sie nach eigenem Ermessen, aber teilen Sie mir Ihren Entschluss mit. Erst wollte ich mich über Neutrinostrukturen informieren. Ich wusste noch nicht wie, aber ich hatte beschlossen, seine Arbeit zu kontrollieren. Dieser noch nicht existierende Neutrino-Annihilator, oder was das war, könnte ja ihn und Snout befreien. Und ich könnte mit Harry während der Operation irgendwo außerhalb warten. Im Flugzeug zum Beispiel. Der Zentralrechner stand in einem extra geschützten Raum. Es war der bestisolierte Platz innerhalb des Stahlpanzers. Harry und ich saßen vor der Datenbank und den zahllosen elektronischen Aufzeichnungen. Was suchst du? 10 Jahre Solaris-Forschung. Schließlich ist auf diesem Planeten alles möglich, da der Ozean kaum jemals seine Evolutionen wiederholt. Bestens bekannt ist, dass sich der Ozean nicht aggressiv verhält, dass in seinen Plasmastrudel nur umkommen kann, wer es durch eigene Unvorsichtigkeit oder Gedankenlosigkeit besonders darauf anlegt. Das Plasma gibt den Weg frei, es teilt sich vor dem Fremdkörper mit einer Geschwindigkeit, die der des Schalls in der Solaris-Atmosphäre gleichkommt. Die Energie, die es zu diesem Zweck augenblicklich aktiviert, ist enorm. In Extremfällen bis 10 hoch 19 Erg. Etwa eine Stunde vorher beginnt der Ozean intensiv zu glänzen. Es ändert sich weder sein flüssiger Zustand noch der Rhythmus der Wellenschläge. Von diesem Zeitpunkt an beginnt die Symmetriade ihre ungewöhnlichste Eigenschaft zu offenbaren, die des Modellierens oder schlechtweg Aufhebens physikalischer Gesetze. Wir haben nicht mehr und nicht weniger als die mathematische Maschine des lebenden Ozeans vor uns. Wir sehen nur, was sich vor uns abspielt, hier und jetzt, die Vergegenwärtigung einer simultanen Vielheit von Prozessen. In der Symmetriade ist alles Innenraum, Vermehrung, die Lawinen von Geburten auswirft, unaufhörliche Gestaltung, wobei die Gestaltung zugleich das Gestaltende ist. Das Plasma teilt sich mit einer Geschwindigkeit, die der des Schalls in der Solaris-Atmosphäre... Chris? Wann gehen wir nach Hause? Bald, Harry. Ich muss mir nur noch ein genaues Bild darüber machen, wie wir zurückkommen. Ich suchte irgendetwas Verständliches aus dem Meer von Mathematik herauszufischen, die der Physik der Neutrino-Prozesse als Sprache diente. Sie wussten nicht, ob Sie in den Ozean aufbrechen sollten, so wie Sartorius das wollte. Ich wollte Harry retten. Sartorius war Ihnen überlegen als Physiker. Er kannte das Problem des Neutrino-Annihilators. In seinen Augen wurde Harry, deren Neutrinosystem instabil war, durch das Kraftwerk Solaris stabilisiert. Neutrino-Feldtheorien sichtete ich im Zentralrechner gleich 5. Ein klares Zeichen dafür, dass keine davon vollkommen war. Und Sartorius unternahm Experimente und Versuche, die er nicht mit uns abgesprochen hatte. Harry, das ist Dr. Snout. Snout, das ist meine Frau. Ich bin ein wenig sichtbares Mitglied der Belegschaft. Guten Morgen. Ja, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, Sie kennenzulernen. Ich wollte etwas mit dir besprechen, Calvin. Selbstverständlich. Harry, Liebling, ich habe mit dem Doktor zu reden. Entschuldige uns bitte. Gut, dann bleibe ich hier. Was gibt es bei dir? Frisch geschieden. Wovon redest du? Ich bin gekommen, weil... Was suchst du hier in der Datenbank? Ich will mich orientieren. Sehr gut. Mal was anderes. Sartorius glaubt, dass er einen Weg gefunden hat. Zunächst war ja diese Geschichte mit dem Röntgen, das, was Giberian und er gemacht haben, du erinnerst dich? Sie wollten einen Bündel Strahlen in den Ozean senden. Sie feuerten in den Ozean, was sie nur hatten, die volle Leistung. Was Konsequenzen haben wird. Verstoß gegen die Konvention der UNO. Sartorius plant jetzt, die Roche-Apparatur umzubauen. Den Annihilator? Ja. Er hat im Labor Vorberechnungen gemacht. Der Apparat wird Tag und Nacht laufen oder auf unbestimmte Zeit und ein Antifeld erzeugen. Ein Antifeld für Neutrinos. Die gewöhnliche Materie bleibt unverändert. Der Vernichtung unterliegen nur Neutrino-Gefüge. Keine Gäste, keine F-Gebilde, nichts. Schon in dem Moment, wo die Materialisierung erscheint, tritt der Zerfall ein. Ich möchte nicht verrecken, Snout. Wie? Ein Antifeld lässt sich erregen. Für gewöhnliche Materie ist es unschädlich. Aber im Moment der Destabilisierung, wenn das Neutrino-Gefüge zerfällt, wird als Überschuss die Energie seiner Bindungen frei. Was? Hier, ich habe das errechnet. Weißt du, was das bedeutet? Das entspricht einer kleineren Uranladung, die innerhalb der Station explodieren würde. Das ist Schlechterei. Aber Sartorius muss das in Rechnung gezogen haben. Gib mir dieses Papier. Sartorius wird dir sagen, dass ich kein Physiker bin. Was willst du tun? Was ein Mensch tut, der getötet werden soll. Also? Dann gehe ich? Ja, dann. Auf Wiedersehen. Was ist das für ein Mensch, dieser Snout? Warum fragst du? Ja, er hat mich angeschaut, wie wenn... Frau Dr. Girth, ich bin leidenschaftlicher Wissenschaftler, Kybernetiker. Ich erforsche die Steuerungs- und Regelvorgänge, die Zusammenhänge von Technik, Biologie und Soziologie und träume davon, die künstliche Intelligenz zu erforschen. Ja, Dr. Modar. Bei einer Lehrvorführung unseres Instituts wurden Jugendlichen Töne von Symmetriaden-Innenräumen vorgespielt. Wir hatten über 90.000 Aufnahmen. Ein pummeliges, bebrilltes, vielleicht 15-jähriges Mädchen stellte damals plötzlich die Frage, und wozu das Ganze? Während des betretenen Schweigens blickte nur die Lehrerin streng zu ihrer Schülerin hin. Von uns Solaristen fand keiner eine Antwort. Die Symmetriaden sind unwiederholbar. Und unwiederholbar sind die Phänomene, die sich in ihnen abspielen. Manchmal hört die Luft in ihnen auf, Schall zu leiten. Manchmal wird der Brechungskoeffizient größer oder kleiner. Örtlich treten pulsierende rhythmische Schwerkraftveränderungen auf, als hätte die Symmetriade ein schlagendes Gravitationsherz. Schichten gesteigerter Ionisation entstehen und verschwinden. Sollte das Geheimnis der Symmetriaden jemals gelöst werden, so bleiben noch die Asymmetriaden. Gibarian hat sich auf der Station mit den Asymmetriaden beschäftigt. Er verglich die gehirnelektrische Arbeit mit gewissen Entladungen im Bereich des Plasmas und wandte sich vehement gegen alle Thesen psychoanalytischer, psychiatrischer oder neurophysiologischer Schulen, die in die Ozeanmasse menschliche Krankheitsbilder zu projizieren suchen. Zum Beispiel das der Epilepsie, deren Entsprechung die Eruptionen der Asymmetriaden sein sollten. Der Ozean sorgt dafür, dass die Planetenumlaufbahn unbeständig ist, weil er die Gravitationsgesetze neu schreibt, weil ein Planet zwischen zwei Sonnen, die umeinander kreisen, dem Untergang geweiht ist. Es sei denn, er heißt Solaris. In der Forschung der Solaristik werden die Stimmen immer lauter, die den Einsatz thermonuklearer Schläge fordern. Es geht um die Zerstörung dessen, was wir nicht begreifen können. Ich lag im dunklen Zimmer und wunderte mich über meine Gleichgültigkeit. Gelangweilt starrte ich auf das grünliche Ziffernkränzchen an meiner linken Hand. Dreh das Licht nicht an. Gibarian? Du bist doch tot? Du denkst, du träumst von mir? Wie bei Harry? Wo ist sie? Sagen wir, ich bin stellvertretend für sie hier. Ich weiß, dass das in Wahrheit nicht du bist, sondern ich. Nein, das bin in Wahrheit ich. Wenn du pedantisch sein willst, kannst du sagen, dass das noch einmal ich bin. Aber wir wollen keine leeren Worte machen. Kommt Harry zurück? Du fürchtest dich doch vor ihr. Nein. Und ekelst dich. Was willst du von mir? Bemitleiden kannst du nur dich und nicht sie. Sie wird immer 20 bleiben. Stell dich nicht so, als wüsstest du das nicht. Was willst du? Sartorius hat Snout überzeugt, dass du ihn betrogen hast. Jetzt betrügen sie dich. Unter dem Vorwand, die Röntgenanlage zu montieren, bauen sie einen Feldannihilator. Wo ist sie? Hast du nicht gehört, was ich dir sage? Ich habe dich gewarnt. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Pass auf, du wirst eine Waffe brauchen. Du kannst dich auf niemanden verlassen. Auf Harry kann ich mich verlassen. Kannst du, natürlich. Bis zu einer gewissen Grenze. Letzten Endes kannst du jederzeit dasselbe tun wie ich. Du bist nicht Giberian, aber davon weißt du nichts. Und woher kannst du wissen, wer du bist? Es ist ganz finster. Also, nur ein Traum. Ein Albtraum. Ich erwachte mitten in der Nacht. Hellhörig saß ich auf dem Bettrand. Harry? Harry? Harry? Die Tür des Kühlraums stand sperrangelweit offen. Drinnen brannte Licht. Die Kabine war von eisigem Nebel erfüllt, der meinen Atem erstarren ließ. Weiße Flocken kreisten über Harrys Körper, der in den Mantel gewickelt auf dem Fußboden lag. Komm, steh auf, steh auf. Harry, steh auf. Ich hob sie auf. Lief zurück in den Korridor, an Reihen von Türen vorbei ins Laboratorium. Legte sie auf den Tisch, riss über den Brüsten den Mantel auf, schaute eine Sekunde lang in ihr bebendes Gesicht. Blut gefror ihr am offenen Mund, bedeckte die Lippen mit schwarzem Salz. Auf der Zunge glitzerten Eiskristalle. Mein Gott, flüssig Sauerstoff. Wie viel hast du getrunken? Nebel aus dem offenen Mund, Luftröhre, Kehle, Lungen, alles verbrannt. Der Atem trocken, die Augen geschlossen. Thermophore. Verdammt! Mit diesen steif gefrorenen Händen kann ich die Spritze nicht zusammenkriegen. Meine Finger sind starr. Chris, wie lange noch? Chris, ist es nicht gelungen? Warum schaust du so? Warum schaust du so? Das bin ich. Harry. Ich bin nicht Harry. Und du? Vielleicht bist du auch nicht. Nein. Nein, nein, du fürchtest dich, ja. Nein, Gott, lass mich los. Lass mich los. Du ekelst dich. Du ekelst dich. Ich weiß. Du, Harry, du brauchst Ruhe. Chris, sag doch, was ich tun soll, damit ich weg bin, Chris. Ich will nicht, dass du weg bist. Du sollst hier sein, mit mir. Sonst brauche ich nichts. Als ich vor 3 Tagen bei deinem Bett saß und wartete, bis du aufwachtest, da wusste ich nichts. Ich hatte etwas wie so ein Nebel im Kopf, etwa wie nach einer großen oder nach einer langen Krankheit. Ich dachte, vielleicht bin ich krank gewesen und du willst mir das nicht sagen. Aber in dem Gespräch mit diesem, wie heißt der gleich, Snout, habe ich gehört, dass ich kein Mensch bin, sondern ein Instrument. Ja, ja. Jeder von euch hat so eins, so eine wie mich. Das beruht auf Erinnerung oder auf Vorstellung. Und gestern früh dachte ich noch, dass du mich hast. Gott, war ich dumm. Ob ich will oder nicht, für dich muss das wie eine Folter sein. Deshalb bist du weggelaufen. Ich suchte die anderen. Dieses andere. Ich dachte, ich hätte keinen Körper unter der Haut. Als wäre in mir was anderes. Als wäre ich nur Oberfläche, verstehst du? Wie ist mein Blut? Sag mir die Wahrheit. Ebenso wie meines. Wenn ich das gleiche Blut habe, dann wäre ich ja schon tot, stimmt's? Das heißt, dass doch etwas da ist. Aber wo? Vielleicht im Kopf. Wenn ich damit dächte, dann müsste ich von Anfang an alles wissen und dich nicht lieben, sondern mich verstellen und wissen, dass ich mich verstellte. Chris, bitte. Bitte sag mir alles, was du weißt. Vielleicht gelingt es doch irgendwie. Was soll gelingen? Du willst sterben? Ja, ich glaube schon. Es ist wahr, dass du nicht ganz so wie ich bist, aber das heißt nicht, du wärst etwas Schlechteres. Im Gegenteil. Bin ich unsterblich? Harry, das ist eher eine Frage deiner Bestimmung. Hier ist deine Bestimmung im Grunde genommen genauso im Dunkeln wie die meine und die eines jeden von uns. Es dreht sich alles um diesen Ozean. Ja, um den Kontakt. Kontakt als einen Austausch von Erfahrungen, Begriffen, zumindest von Resultaten. Harry, du bist mir mehr wert als diese 12 Lebensjahre, die ich der Solaris gewidmet habe. Bin ich ihr sehr ähnlich? Harry, ich habe etwas Grässliches getan. Ihr? Ja. Sag es nicht. Ich will mit Ihnen sprechen, Dr. Sartorius. Kann ich kommen? Jetzt gleich? Ja. Kommen Sie in Begleitung? Nein. Schau, schau. Also, dann erwarte ich Sie im Laboratorium. Wir gingen schweigend durch den langen Korridor, durch die einzelnen Abschnitte der grünen emaillierten Panzerschale. Ein langer Streifen rot durchdringender Sonne fiel in den Hintergrund des Korridors. Ich hatte Harry versprochen, mit ihr zusammen zu Sartorius zu gehen. Die nahende Anstrengung hatte ihr das Gesicht verändert. Es war blasser und wie verkleinert. Das Experiment, die ganze Station, das alles schien mir auf einmal nichts gegen die Qual, der Harry entgegenging. Nicht, dass ich etwas vor dir zu verbergen hätte. Aber ich weiß nicht. Ich kann nicht wissen, was Sartorius sagen wird. Ich werde mich so entstellen, dass ich nur den Klang deiner Stimme höre. Das wird mir genügen. Wann sind Sie mit den Vorbereitungen zu dem Experiment fertig, Dr. Sartorius? Wir können mit der Aufzeichnung noch heute beginnen. Die Aufzeichnung? Ja, doch. Sie haben mir zugestimmt. Oder? Was ist das? Eine Maus? Unsinn, hier gibt es keine Mäuse. Sprechen Sie nur, ich höre. Heute Nacht hat mein Gast versucht, sich umzubringen. Mit Flüssigsauerstoff. Es ist ihr nicht gelungen. Jedenfalls weiß sie, wer sie ist. Jeder Gast ist ein Phantom, bis auf ein ungeordnetes Gemisch von Erinnerungen und Bildern, die aus seinem Adam geschöpft sind, ist er eigentlich leer. Je länger er hier ist, desto mehr vermenschlicht er sich, verselbstständigt sich auch, bis zu gewissen Grenzen, versteht sich. Sie weiß alles? Ja. Alles? Auch, dass sie schon einmal hier war und dass sie... Nein. Was haben Sie eigentlich vor? Die Station zu verlassen? Ja. Mit ihr? Ja. Ausgezeichnet. Sie verzichten auf weitere Experimente, wollen fortgehen und sie mitnehmen? Ja. Aber das ist auch ein Experiment. Kennen Sie die Bedingungen der Stabilisierung eines Gefüges, das aus Neutrinomaterie aufgebaut ist? Die kennt niemand. Wir wissen, dass ein solches Gefüge unbeständig ist und nur dank unentwegten Energiezuflusses existieren kann. Diese Energie erzeugt ein stabilisierendes Wirbelfeld. Also, ist dieses Feld nun äußerlich im Verhältnis zum Gast? Oder befindet sich die Quelle für dieses Feld in seinem Körper? Begreifen Sie den Unterschied? Ja. Wenn es äußerlich ist, wird sie... wird so ein... Wird bei Entfernung von der Solaris das Gefüge zerfallen. Vorhersehen können wir das nicht, aber Sie haben ja das Experiment schon durchgeführt. Die kleine Rakete, die Sie abgeschossen haben, die kreist noch immer, wissen Sie? Ich habe sogar die Elemente der Bewegung ausgerechnet. Sie können ausfliegen, in die Bahn einschwenken, sich nähern und feststellen, was aus dem Fahrgast geworden ist. Sie sind verrückt. Finden Sie. Und wenn wir Sie kommen ließen, diese Rakete? Das lässt sich machen, sie ist ferngesteuert. Wir holen sie von der Bahn und... Hören Sie auf. Auch nicht. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, sehr einfach. Wir verbinden uns per Funk mit ihr. Wenn sie drinnen noch lebt, meldet sie sich und... Aber dort ist längst der Sauerstoff aus. Vielleicht kommt sie ohne Sauerstoff aus. Also, versuchen wir es? Sartorius. Kelvin. Tut mir leid, aber Sie selbst haben Ihre Intimangelegenheiten zur Sprache gebracht. Sie ist bereit, das Leben dahin zu geben. Sie auch. Sehr ergreifend, sehr schön, erhaben. Alles, was Sie nur wollen. Aber für das alles ist kein Platz hier. Da ist keiner, verstehen Sie? Sie sind in einen Ringprozess verwickelt und sie ist ein Teil davon. Eine Phase, ein wiederkehrender Rhythmus. Was sind Sie für ein Mensch? Wen wollen Sie beglücken? Erlösen? Sich? Sie? Für beide reicht Ihnen schon nicht mehr der Mut. Hören Sie auf! Ich liebe Sie. Wen? Ihre Erinnerung. Sie ist ein Spiegel, worin sich ein Teil Ihres Gehirns spiegelt. Wenn sie großartig ist, dann deshalb, weil Ihre Erinnerung großartig war. Sie haben die Rezeptur geliefert. Ich bin hergekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich mit ihr die Station verlassen will. Kommen Sie morgen früh, etwa um 9 zu mir. Kommen Sie? Zusammen mit Snout. Er wird auch da sein. Ich komme. Dr. Sartorius, wen verstecken Sie? Jetzt gehen Sie. Sartorius wollte ein Elektroenzephalogramm von Ihnen erstellen, ein EEG, das die vollständige Aufzeichnung aller Gehirnprozesse registriert. Anhand dieser Aufzeichnung konnte er aber nur ungefähr feststellen, worüber Sie nachgedacht haben. Wie sagte doch Snout? Pass auf, wenn du über Harry nachdenkst. Das EEG ist das Gemisch mehrerer gleichzeitig ablaufender Prozesse. Wenige davon sind psychisch unterlegt. Wenn ihr Neurophysiologen die Aufzeichnung nicht entziffern könnt, woher sollte dann dieser schwarze, flüssige Gigant? Er ist in mich eingetreten, ich weiß nicht wie, um all mein Gedächtnis zu durchmessen und das Atom mit dem wundesten Punkt aufzufinden. Manchmal dachte ich, er hat auf mich gewartet, auf den Doktor Wissenschaftler, und hat mir Harry an die Seite gestellt. Während ich vorgab, dass nichts geschehen sei, hatte ich nicht einmal Kraft genug, um mich zu verachten. Ich stand beim Fenster, mit Augen, die nichts sahen, starrte ich in die beginnende Nacht. Chris, bist du betrunken? Der Annihilator! Das ist Mord! Und dieses Elektroenzephalogramm, Sartorius weiß das, das ist metaphysischer Mord! Im Laboratorium waren beträchtliche Lücken in den Regalen. Scheiben fehlten an Schränken. Eine Tür war strahlenförmig zersprungen. Als hätte sich hier vor kurzem ein Kampf abgespielt, dessen Spuren eilig entfernt worden waren. Sartorius trug eine schwarze Strahlenschutzschürze mit dem toten Gesichtsausdruck der Haftschalen, die er unter den Lidern trug. Snout stand am Schaltpult, um die Apparatur zu aktivieren. Dr. Kelvin, herzlich willkommen. Sind Sie bereit? Ja. Und Sie auch? Guten Tag, ich bin Harry. Gut, dann nehmen Sie hier Platz. Snout, legen Sie bitte Dr. Kelvin das Aufzeichnungsgerät für das EEG an. Dr. Kelvin, Ich möchte Ihnen nichts aufzwingen, da dies nicht zum Ziel führen würde. Aber um die Zufälligkeit der Einzelindividualitäten auszuschalten, dürfen Sie nicht nachdenken. Über sich, über mich, über Kollegen Snort oder jedwede andere Person. Unsere Unnachgiebigkeit in dem Bestreben nach der Anknüpfung eines intellektuellen Kontakts, Ihrer Bereitschaft zu allen Opfern und Mühen, zur Hingabe aller persönlichen Gefühle an diese unsere Sendung. Dies ist die Reihe der Themen, die Ihnen genauestens das Bewusstsein auszufüllen haben. Der Assoziationsablauf hängt zwar nicht zur Gänze von Ihrem Willen ab, doch der Umstand, dass Sie sich hier befinden, sichert die Authentizität der von mir dargelegten Abfolge. Falls Sie nachher nicht sicher sind, die Aufgabe bewältigt zu haben, werden Sie es bitte sagen. Und wir werden die Aufzeichnung wiederholen. Wir haben ja Zeit. Kann es losgehen, Chris? Kann losgehen. Die feuchte, unangenehme Kühle der metallenen Elektroden, die mir Snout mit einer Binde um den Kopf gelegt hat, ist wie lauter kalte Münzen. Jetzt bin ich eine graue, unbeleuchtete Arena. Für Sartorius, für Snout, für unsere Sendung. Harry sitzt auf dem Hocker. Tut so, als würde sie ein Buch lesen. Ihr Gesicht. Ihre verzweifelte Zärtlichkeit. Der Ozean. Der vertrocknete Schlamm. Dr. Kelvin, nehmen Sie an, dass es gelungen ist? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Ja, dann. Gut. Sartorius ging aus von den klassischen Untersuchungen der Bioelektronikergruppe mit eurasischer Marke. Sie ergeben Elemente von Ähnlichkeit zwischen dem Bild der gehirnelektrischen Arbeit und gewissen Entladungen im Bereich des Plasmas, die vor sich gehen, ehe aus ihm solche Gebilde entstehen. Nach 6 Tagen wiederholten wir das Experiment. Die Plasmaaktivität hat sich erheblich belebt. 2 Tage lang schlägt das mit meinem EEG modulierte Röntgenbündel unsichtbar in mehrstündigen Abständen auf die fast völlig glatte Ozeanoberfläche ein. Gegen Ende des 2. Tages sind wir dem Pol so nah, dass sobald sich die blaue Sonnenscheibe vollständig hinter dem Horizont verbirgt, purpurnes Anschwellen der Wolken an seiner gegenüberliegenden Seite den Aufgang der roten Sonne ankündigt. Täglich werfe ich einen Blick in den fensterlosen Raum des Hauptlaboratoriums, wo sich der Annihilator befindet. Snout ist ebenso unauffindbar wie Sartorius. Auf meine Anrufe reagiert er nicht mehr. Ganze Tage versitze ich im Zentralarchiv oder in der Kabine. Harry umschleicht mich wie mein Schatten. Ihr beide sind in einem apathischen Schwebezustand, der sich nicht ins Unendliche hinziehen kann. Wir ziehen in die Nähe einer großen Stadt. Nie wieder ohne blauen Himmel. Nie wieder die grünen Bäume verlassen. Du wirst im Garten sitzen in einem stillen Eckchen. Das Erste, was du brauchst, ist Ruhe. Harry, wohin bist du heute Nacht gegangen? Heute Nacht? Ja. Da hast du etwas geträumt, Chris. Ich bin nirgends hingegangen. Ich habe gedämpfte Stimmen gehört. Mit wem hast du geredet? Dort auf dem Tisch ist ein Glas mit Fruchtsaft. Bitte reich es mir herüber. Lass uns auf unser Wohl trinken. Boah, salzig. Mit wem hast du gestern Nacht gesprochen? Würdest du heiraten, wenn ich nicht wäre? Nein. Warum nicht? Ich war 10 Jahre lang allein und habe nicht geheiratet. Ja, kann sein, dass ich das nur geträumt habe. Habe ich eine Flasche Wein getrunken? Ich bin so müde. Und wenn ich dich darum bete? Dass ich heiraten soll? Unsinn, Harry. Ich brauche niemanden außer dir. Sag das noch anders. Ich liebe dich. Harry, was hast du? Nichts, nichts, nichts. Als ich in dieser Nacht die Fensterklappen schlossen, hatte ich diesen Traum. Ich habe ihn aufgeschrieben. Etwas wartet auf Genehmigung, auf mein Einverständnis. Aus dem rosigen Nebel, der mich umgibt, taucht die erste Berührung hervor. Ich, tief feststeckend in dem, was mich gleichsam einsperrt, kann mich nicht rühren. Schon ist es gleichsam eine Hand, die mich formt. Bis dahin habe ich nicht einmal das Augenlicht gehabt und nun sehe ich. Aus dem Nichts tauchen meine Lippen, meine Wangen hervor, schon habe ich Gesicht und einen atmenden Oberkörper. Doch ich schaffe meinerseits und es erscheint ein Gesicht, wie ich es nie gesehen habe, fremd, unbekannt. Und jenes Wesen, jene Frau, verharrt mit mir zusammen in Reglosigkeit. Puls erfüllt uns und wir sind eins. Unsere Körper, nackt und weiß, schwärzen sich. Und ich winsele schweigend um das Erlöschen, um das Ende. Plötzlich breite ich mich nach allen Richtungen auf einmal aus, schwelle an, zu felserstarrendem, bald irgendwo im Strahlenglanz einer anderen Sonne oder Welt gipfelndem Leiden. Los, trink das. Trink das. Du warst das, ja? Du. Du hast letzte Nacht mit ihr gesprochen und ihr befohlen, mir ein Schlafmittel zu geben. Was hast du mit ihr gemacht? Sag schon. Hier, der Brief ist für dich. Liebster, ich habe ihn zuerst darum gebeten. Grässlich, dass ich dich anlügen musste, ging aber nicht anders. Eines kannst du für mich tun. Hör auf ihn und tu dir nichts zu leid. Du bist großartig. Annihilation, der Roche-Apparat war nicht geeignet. Sartorius hat einen anderen gebaut, einen eigenen Destabilisator. Einen kleinen. Und Sie? Ein Blitz und ein Luftstoß, ein schwacher Luftstoß, sonst nichts. Naja, sie kommt wieder. Sie kommt ja wieder. Erinnerst du dich an diesen aufschwebenden Schaum? Seither kommt niemand mehr wieder. Du hast sie getötet. Ja, du hättest das nicht getan? An meiner Stelle. Die Oberfläche eines Gesichts, eines Körpers bewirkt, dass wir einander als Individuen erkennen. Für Sartorius aber war das eine durchsichtige Glasscheibe. Er kannte die organische Synthese, den Aufbau, die Feinstruktur, den Stoffwechsel ihrer Körper. Anhand von Wissen, das er aus ihren Köpfen gestohlen hat, ohne Rücksicht auf das, was sie anstrebten, hat er eine Serie von Experimenten vollzogen. Psychische Vivisektion. In gewissem Sinne hat er jedoch berücksichtigt, was in ihrem Geist ein geschlossener, verborgener Teil gewollt hat. Ich habe Sartorius gehasst. Er wollte ins Innere meines Gehirns eindringen. Im Gehirn gibt es keine Wörter, keine Gefühle. Die Erinnerung an einen Menschen ist ein Bild, das in der Sprache der Nukleinsäuren auf großmolekularen, asynchronen Kristallen aufgezeichnet ist. Er hat das genommen, was am deutlichsten in mir eingeätzt war, am vollständigsten und am tiefsten eingeprägt. Verstehen Sie? Glaubst du an einen Gott? An einen gebrechlichen Gott? Gebrechlich? Ein krüppelhafter Gott, der immer mehr begehrt, als er kann. Er hat die Unendlichkeit erschaffen, die zum Maß seines grenzenlosen Versagens geworden ist. Vielleicht ist eben die Solaris die Wiege deines göttlichen Säuglings. Vielleicht übertrifft seine Kindlichkeit haushoch seine Intelligenz. Genau. Das ist die Erklärung für die Unmöglichkeit des Kontaktknüpfens. Für das Ausbleiben der Antwort. Für gewisse Extravaganzen im Umgang mit uns. Die Psyche eines Kleinkindes. Wie kommst du auf einen krüppelhaften Gott? Ich weiß es nicht. Ein Gott, dessen Qual keine Sühne darstellt, nichts erlöst, zu nichts dient, nur da ist. Ein Mimoid. Er will uns nichts Böses, weil er gar nicht weiß, was das ist. Hör zu, Calvin. Es kann doch auch sein, dass er uns beglücken will. Bloß weiß er noch nicht wie. Er liest uns die Wünsche von den Hirnen ab. Nur 2% der Nervenprozesse sind ja bewusst. Also kennt er uns besser als wir selbst. Also haben wir auf ihn zu hören, ihm beizupflichten, hörst du? Warum rasierst du dich nicht? Hör auf, du bist betrunken. Wie? Betrunken? Ich? Na und? Ein Mensch, der seine Kotfladen von einem Ende der Galaxis ans andere geschleppt hat, um zu erfahren, wie viel er wert ist, darf sich der nicht betrinken. Du glaubst an die Sendung des Menschen, was, Calvin? Nur geh nicht ins Laboratorium, sonst verlierst du noch den Glauben. Dort schafft Sartorius, unser umgedrehter Dr. Faust. Er sucht ein Mittel gegen die Unsterblichkeit, weißt du. Agonia perpetua. Strohhalme, Strohhüte. Wie kannst du nur nicht trinken, Calvin? Hör auf. Hör auf und geh. Lass den Bart wachsen und wirfst mich hinaus. Du willst nicht mehr, dass ich dich warne, dich berate, wie ein rechtschaffender Sternkamerad den anderen. Calvin, machen wir die unteren Luken auf. Wir rufen ihn, rufen dort hinunter. Vielleicht hört er uns. Aber wie heißt er? Du legst dich jetzt hier hin. Wir werden schreien. Er baut uns silberne Symmetriaden und betet für uns mit seiner Mathematik und überschüttet uns mit blutenden Engeln. Und seine Qual wird unsere Qual sein und er wird uns anflehen um das Ende. Warum lachst du nicht? Er will ihn bestrafen, diesen Ozean, will ihn so weit bringen, dass er schreit aus allen Bergen auf einmal. Meinst du? Der wird nicht den Mut haben, diesen Plan dem verkalkten Rat der Alten zur Genehmigung vorzulegen, der uns hierher geschickt hat, als Sühnopfer für andere Leute Schuld. Du hast recht. Der wird zu feig sein. Aber nur des Hütchens wegen. Das Hütchen wird er niemandem verraten. So mutig ist er nicht, unser Faust. Wer hat das getan? Wer hat das aus uns gemacht? Die Barien? Einstein, Plato, das waren Verbrecher, weißt du. Denk nur, in der Rakete kann der Mensch zerplatzen wie eine Blase. Oder gerinnen, oder sich zerkochen, oder so schnell das Blut aus sich ausschleudern, dass er gar nicht mehr schreit. Und dann trommeln nur noch die Knöchelchen ans Blech, drehen sich auf Newtonschen Bahnen mit Einsteinscher Korrektur. Diese, unsere Kinderklappern des Fortschritts. Wir aber, mit Freuden, denn das ist ein schöner Weg, bis wir angelangt waren und in diesen Zellen, mit diesen Tellern vor uns, hier inmitten unsterblicher Tellerwäscher, mit einem Heerhaufen treuer Schränke, ergebener Klosette, hier ist unsere Erfüllung, da sitzt du, du Kind in der Schlechterei, und die Haare wachsen dir. Wer ist schuld? Gib dir selbst die Antwort. Ich werde aufbrechen, umso mehr, als ich die Station noch nie verlassen habe. In einer halben Stunde bin ich zurück. Was sagst du? Du fliegst. Wohin? Es wäre doch lächerlich, wenn ich auf der Erde zugeben müsste, ich bin ein Solarist, der nie auch nur den Fuß auf solarischen Boden gesetzt hat. Zum ersten Mal allein über dem Ozean. Fliege eine Kurve mit Kurs auf die langsam dahintreibende Mimuit-Insel. Die Sonne schlägt mir direkt in die Augen. Der Ozean selbst wird tintig bläulich. In der Ferne sehe ich die Station, scheinbar dicht über dem Ozean schweben. Und das Mimuit-Massiv mit seinem steilen, grotesken Relief wächst vor mir an. Das Landen ist schwieriger, als ich dachte. Fast stoße ich mit dem Rotor an eine Wand, die vor meinen Augen emporwächst. Und ich springe auf diese Erde. Ich klettere auf die nächste schiefe Gurtung der Wand. Und etwa 4 Stockwerke über dem Ozean kann ich die skelettige Landschaft ins Auge fassen. Erstaunlich. Diese Ähnlichkeit mit einer archaischen, halb in Schutt verwandelten Stadt irgendeiner marokkanischen Ansiedlung, die von einem Erdbeben oder einer anderen Katastrophe zerschmettert worden ist. Beim Abstieg begreife ich, dass meine Neugier nicht dem Memoid gilt, sondern dem Ozean. Ich sehe den Ozean vor mir. Das Plasma in kleinen Wellen gegen das Ufer schlagen. Wie in Zeitlupe. Sitze auf einer rauen, zersprungenen Fläche. Eine schwarze Welle kriecht schwerfällig am Ufer hoch, drückt sich platt und entfärbt sich zugleich. Ich strecke die Hand der nächsten Welle entgegen. Sie zaudert, weicht zurück, umfließt meine Hand, ohne sie zu berühren. Ich hebe und senke meinen Arm und die Wellen, das Plasma, der Ozean. Sie formen meine Bewegungen nach, folgen ihnen, als hätte ich ihre Neugier geweckt. Und wieder das Schweigen, das regelmäßig im Wellenschlag atmet. Ich wiederhole mein Spiel. Bis irgendeine so und so vielte Welle teilnahmslos davonfließt, wie gesättigt von dem neuen Eindruck. Ich verbinde mich mit diesem flüssigen, blinden Koloss, als ob ich ihm ohne mindeste Anstrengung, ohne Worte, ohne einen einzigen Gedanken alles verzeihe. Dr. Kelvin? Das alles ist unübertragbares Wissen. Aber was versprechen Sie sich vom Anknüpfen einer Nachrichtenverbindung mit denkenden Meeren? Einen Kontakt mit Solaris? Wenn wir es in eine Sprache übersetzen wollten, gingen all die gesuchten Worte und Bedeutungen verloren. Und sie blieben auf der anderen Seite. Ich will eine neue Arbeit finden, neue Ziele, aber ich werde mich Ihnen nicht zur Gänze hingeben, an nichts und an niemanden, nie wieder. Vielleicht schaue ich in der Nacht hinauf zum Himmel, wo die Finsternis wie ein schwarzer Vorhang den Glanz zweier Sonnen aufhält und werde mich an alles erinnern, auch an das, was ich jetzt denke. Aber fortzugehen, das hieße, diese winzige Chance auszutilgen, die in der Zukunft verborgen ist. Um welcher Sache willen? Um der Hoffnung auf ihre Rückkehr? So verharre ich im unerschütterlichen Glauben, die Zeit der grausamen Wunder ist noch nicht um. Solaris. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Stanisław Lem. Aus dem Polnischen von Irmtraut Zimmermann-Göllheim. Die Personen und ihre Darsteller: Kelvin, Oliver Stokowski, Harry, Maria Simon, Snaut, Bernhard Schütz, Sartorius, Hans-Peter Hallwachs, Modar, Markus Scheumann, Giberian, Hilmar Eichhorn, Dr. Girth, Lena Stolze, Messenger, Hans-Jürgen Hörig, Junge, Klaus Hahn. Musik, Mario Schneider. Dramaturgie, Steffen Moratz. Schnitt, Christian Grund. Ton, André Lühr. Regieassistenz, Corinna Waldbauer. Hörspielbearbeitung und Regie, Peter Rothin. Produktion, Mitteldeutscher Rundfunk 2006.